Kundgabe 3985. Empfangen durch Bertha Dudde am 24. und 25.02.1947. Wert und Wirkung des göttlichen Wortes. Den Wert meines Wortes ermessen könnet ihr erst nach Ablegung eurer körperlichen Hülle, wenn ihr erkennen werdet, dass mein Wort euer seelisches Ausreifen zu Wege gebracht hat, dass es euch Licht und Kraft gab für den Erdenweg und dass es meine direkte Ausstrahlung ist, die niemals ohne Wirkung bleiben kann. Und die Wirkung meines Wortes ist Licht und Kraft. Ihr werdet wissend durch mein Wort. Das Wissen wird euch zwar auch in einer Weise geboten, dass euer Wille tätig werden muss, es aufzunehmen und zu geistigem Eigentum zu machen. Ihr könnet in einem hohen Wissensgrad stehen, so ihr euch ernstlich vertiefet in mein Wort. So ihr euren Wissensdurst stillen wollet und im Verlangen nach tiefer Weisheit euch labet am Quell meiner ewigen Liebe. Dann werdet ihr beim Eingehen in das Lichtreich ein überaus reiches Wissen besitzen und entsprechend selig sein, weil ihr diesen Besitz nützen könnet nach eurem Willen. Viel besitzen bedeutet, viel geben zu können. Und viel geben trägt euch erhöhte Seligkeit ein, denn ihr empfanget weit mehr, als ihr gebet. Auf Erden werdet ihr auch empfangen, entsprechend eurer Gebewilligkeit. Mein Wort wird euch zwar stets dargeboten werden, um euch vorerst zur Gebewilligkeit anzuregen. Es wird euch durch mein Wort vorerst das Liebegebot kundgetan. Doch wahrheitsgemäßes Wissen empfanget ihr erst, so ihr dieses Liebegebot erfüllet. Denn die Liebe ist das Feuer, von dem das Licht ausgeht. Und eines ohne das andere ist nicht denkbar. Und so wird das Licht desto heller leuchten, je größer die Flamme der Liebe ist. Das Wissen wird tief und umfassend sein bei dem, der in der Liebe lebt. Und dieses Wissen, die reine Wahrheit aus mir, wird dem liebenden Menschen so dargeboten, wie ich es zuträglich finde für seine Bestimmung auf Erden. Überaus reiches Wissen wird sein Anteil sein, so er erlösend tätig sein will und er sich mir freiwillig zur Verfügung stellt. Denn dann benötigt er das Wissen für seine geistige Arbeit. Zahllose Seelen aber stehen auf Erden in geringerem Wissen trotz eifriger Liebetätigkeit, die jedoch blitzartig in vollster Erkenntnis stehen, sowie die Seele den Leib verlässet, auf dass sie im Jenseits nun tätig sein können, ihrer Bestimmung nach. Je nach seinem Verlangen und seiner Erdenaufgabe wird der Wissensgrad eines Menschen sein. Und ein wissensdurstiger Mensch wird, so er recht lebt auf Erden, stets im hellsten Licht wandeln, denn ich selbst nehme mich seiner an und belehre ihn, direkt oder indirekt. Ich leite seine Gedanken recht, ich führe ihm mein Wort zu. Ich setze ihn in Kenntnis von meinem Wirken auf Erden und spreche zu ihm durch mein Wort, das unmittelbar aus der Höhe den Menschen zugeht. So er gedankliche Fragen stellt, werde ich ihm Antwort geben, und sein Wissen wird einen Umfang annehmen, dass er reich beglückt davon sich gedrängt fühlt, dieses Wissen zu verwerten seinen Mitmenschen gegenüber. Denn das rechte Wissen trägt ihm die Erkenntnis ein von der Dringlichkeit einer Hilfe, und er wird in seiner Liebe stets bereit sein zur Hilfe und sich also gleichfalls am Erlösungswerk beteiligen, und sein Wille wird gesegnet sein. Amen.